kommt die Gewalt, welche die Mitglieder der katholischen Hierarchie haben, vom Volk, natürlich. Wir leben im demokratischen Zeitalter, geht alle Macht vom Volke aus. Aber es ist nicht nur im weltlichen in Bezug auf die Staatsgewalt eine Häresie, sondern natürlich auch viel mehr noch in Bezug auf die Kirche. Die Gewalt, welche die Mitglieder der kirchlichen Hierarchie haben, kommt nicht vom Volk. Und es wäre ihre Lehre, das zu behaupten. Diese Gewalt kommt vielmehr einzig von Gott, so wie jede Autorität, jede Vaterschaft von Gott kommt, wie der heilige Paulus ja ausdrücklich schreibt. Wie gesagt, es gilt auch in Bezug auf die staatliche Autorität. Die Macht geht nicht vom Volke aus, auch wenn das in allen modernen Konstitutionen mehr oder weniger so drinsteht. Es ist ein kompletter Blödsinn, es ist überhaupt nicht möglich, aber es hat die moderne Philosophie, die moderne Staatstheorie, weil es eh wurscht ist, den Leuten. Ja. Das Volk kann die Macht haben, diese Gewalt, jemanden zum Leitungsamt zu wählen, zu designieren, so wie lange Zeit der römische Klerus und das Volk von Rom im Papst durch Zuruf bestimmt haben. Aber die Gewalt, die Mitglieder der kirchlichen Hierarchie haben und allen voran der Papst, die kommt nicht von irgendeinem Volk, nicht vom Kirchenvolk, nicht vom Gottesvolk, nicht vom römischen Volk, sondern die kommt von Gott. Die Art und Weise der Bestimmung kann sich ändern, genauso wie ein Bischof bestimmt, wie viele Bischöfe bestimmt werden, nicht direkt vom Papst, sondern durchs Kapitel, das Diözesankapitel, Kathedralkapitel oder wie es auch immer heißt. Oder manche wählen, machen einen Dreiervorschlag, wählen drei Kandidaten aus, aus denen dann der Papst, den Bischof erwählt. Gibt es ganz verschiedene Art und Weise. Die Inhaber des kirchlichen Leitungsämter zu bestimmen, die Gewalt, die sie besitzen, kommt stets von Gott. Wird ihnen von Christus selber mitgeteilt, beziehungsweise durch den Papst für die Bischöfe und andere Ordinarien.